God. This is God. patience like burning of hell. They get what they want, and they want it so well. The tube is a chamber of mindless eruption, and lice are the grace of sincere seduction. Rocking this cloth and terrible brain, I feel like the kisses of absolute pain. But this current works. Come through.

much to remember. You talk. I talk. Why? Touch to remember. S-Bahn Richtung Osten der Stadt an den Alexanderplatz. Touristen, Handel, Weltzeituhr, Spaziergänge unter den Linden, Abendessen Kurfürstendamm, Trauer an der Mauer, Cocktails am Helmholtzplatz. Was tun Sie hier?

Wie wär's mit etwas Musik? Panorama 80. Mein Lieblingsprogramm. Panorama 80. Fantastisch. Panorama 80 elektronisches Radio. Was willst du sonst noch hören?

We'll be right back. Ungestümer Reiter, reitet immer weiter. Ungestüme Reiterin, reitet einfach weiterhin. Unheimlicher Ritter, heimisch im Gewitter. Heimliche Geliebte, feindliche Gebiete. Ferne Territorien, Sterne in den Ohren, unsicheres Terrain, Gedichte von Verlaine. Und bleib stehen, nimm dir eine Nase, trink an der Oase, gib mir deinen Mund, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Boden, es gibt nichts zu holen. Hält. Und die Zeit entstellt.